um die Welt vom Quarter ins Quinter zu jagen. Warum denn, so frage ich mich, sollte es diesen nackten Primaten anders ergehen als unserer vorsintflutlichen Supermacht?